Erster die Weisheit ruft und die Einsicht lässt ihre Stimme laut hören. Zweiter sie steht oben auf den Hügeln am Weg und auch auf den Pfaden. Dritter sie ruft neben den Toren, wo die Stadt beginnt, und am Eingang der Stadt Tore. Vierter ich rufe euch, ihr Männer, und meine Stimme richtet sich an alle Menschen. Fünfter ihr Unerfahrenen, lernt Klugheit, und ihr Unverständigen, lernt Verstand. Sechster hört zu, denn ich werde über wichtige und gute Dinge sprechen, und meine Lippen werden das Richtige sagen. Siebter denn mein Mund spricht die Wahrheit, aber ich hasse gottloses Reden. Achter alle meine Worte sind ehrlich und richtig, sie enthalten nichts Hinterlistiges oder Falsches. Neunter alle meine Worte sind klar für diejenigen, die verstehen können, und einfach für die, die Wissen suchen. Zehnter nimmt meine Lehre lieber an als Silber und Wissen lieber als bestes Gold. Elfter denn Weisheit ist wertvoller als Edelsteine und nichts Wertvolles ist mit ihr vergleichbar. Zwölfter ich, die Weisheit, besitze Klugheit und habe vorsichtiges Wissen. Dreizehnter wer den Herrn fürchtet, hasst das Böse, ich hasse Stolz, Überheblichkeit, schlechtes Verhalten und Lügen. Vierzehnter ich gebe guten Rat und Fähigkeit, ich bin Verständnis und ich habe Stärke. Fünfzehnter durch mich regieren Könige und die Mächtigen treffen gerechte Entscheidungen. Sechzehnter durch mich regieren Fürsten und alle Adligen, die Richter auf der Erde sind. Siebzehnter ich liebe diejenigen, die mich lieben, und wer mich sucht, wird mich finden. Achtzehnter bei mir sind Reichtum und Ehre, dauerhafter Besitz und Gerechtigkeit. Neunzehnter meine Ergebnisse sind wertvoller als reines Gold, und mein Gewinn ist besser als bestes Silber. Zwanzigster ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit und auf den Pfaden des Rechts. 21. Ich tue das, damit ich denen, die mich lieben, Besitz gebe und ihre Schatztruhen fülle. 22. Der Herr schuf mich als den Anfang seiner Schöpfung, als sein erstes Werk, vor langer Zeit. 23. Ich wurde von Ewigkeit her bestimmt, von Anfang an, bevor die Erde entstand. 24. Ich wurde geboren, als es noch keine großen Wassermassen gab und keine Quellen voller Wasser. 25. Ich wurde geboren, bevor die Berge festgesetzt waren und bevor es Hügel gab. 26. Ich war schon da, bevor er Land und Felder geschaffen hatte und die Erde mit ihren Feldern. 27. Als er den Himmel machte, war ich dabei und als er den Horizont über dem Meer festlegte. 28. Ich war dabei, als er die Wolken oben befestigte und als die Quellen des Meeres stark wurden. 29. Ich war dabei, als er dem Meer seine Grenzen setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht überschreitet. Auch war ich dabei, als er die Grundlagen der Erde legte. 30. Da war ich als Baumeisterin an seiner Seite, ich war jeden Tag voller Freude und spielte immer fröhlich vor ihm. 31. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. 32. Also, ihr Söhne, gehorcht mir. Denn glücklich sind die, die meinen Wegen folgen. 33. Hört auf meine Lehre, damit ihr weise werdet, und ignoriert sie nicht. 34. Glücklich ist der Mensch, der mir gehorcht. Er wartet jeden Tag an meinen Türen und bewacht die Pfosten meiner Tore. 35. Denn wer mich findet, der findet Leben und findet Gunst beim Herrn. 36. Wer mich aber ablehnt, der schadet sich selbst, alle, die mich hassen, wählen den Tod.